Irgendwann war ein Nachmittag. Sie trug unterm Regenschirm einen roten Mund, den ich durch Zufall sah. Jeder Tag war ein leeres Glas, wenn ihr Blick die Zeit anhielt, und dann spürte sie die Sekunde Einsamkeit. Hab sie aus zweiter Hand, aus zweiter Hand. Sie gleicht dem Bild, das ich niemals fand. Wieder mal stand ich auf Empfang und ich ging auf das dünne Eis, das die Hoffnung trägt und niemals sicher ist. Grünes Licht für dein Neonherz, wenn dein Blick die Zeit anhält, und dann spüren wir die Sekunde Ewigkeit. Wenn dir mal Streit gefällt, werd ich ihn überstehen. Wenn du schweigend friest, tau ich in dir das Eis. Ich nehm dich aus zweiter Hand, was vorher war, hat mich nicht berührt, denn du gleichst im Bild, das ich bisher nicht fand.